Menge Leute auf dieser Beerdigung. Hätte ich gar nicht gedacht. Nee, nicht alles genossen, dann wären die froh. Der harte Kern, der weiche Kern, paar taube Nüsse und dann der Sympathisantenkreis. Und die anderen sind da ganz einfach nur wegen, naja, Rudi Schulte. Wenn so einer unter den Rasen kommt, dann kriechen manche nochmal aus den Löchern. Trotzdem, so viele, das hätte ich nicht gedacht. Und weißt du, was seine letzten Worte gewesen sein sollen? Da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch. Die ersten gleich hinter dem Wagen, damit seine Urne die fotografiert gar nicht erst. Die beiden Reihen, die alten Knochen, noch aus der Gusseisenzeit. Der Jahrgang von Schulte, davon haben wir ganze Fotoalben. Aber ich sage dir, die und nur ein paar Jahre jünger, dann wären die noch immer. Naja, aber jedenfalls anders als die dahinter, der mittlere Jahrgang. Die brauchst du auch nicht zu fotografieren, da kennen wir jeden. Sicher, die sind noch immer aktiv, von morgens bis abends, sogar nachts, und machen auch immer noch Ärger, aber die haben den Anschluss verpasst. Die nimmt jetzt keiner mehr ernst. Das wissen sie auch. Und gerade deshalb schreien sie ja so laut. Und weißt du, was seine letzten Worte gewesen sein sollen? Da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch. Wann sehen wir denn da in der achten Reihe der Lange im schwarzen Mantel mit Hut und dem braunen Gesicht? Das ist ja nicht zu fassen. Der ist von der anderen Fraktion, und zwar ist der von ganz oben, ist der Staatssekretär, ist der früher gewesen. Glaub wohl im Alter, jetzt könnte ihm nichts mehr passieren. Läuft auf diese Beerdigung mit, naja, der hat mit dem Schulte im Lager gesessen. Und weißt du, was seine letzten Worte gewesen sein sollen? Da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch. So, und dann kommen die Gewerkschaftskollegen. Das waren früher auch schon mal mehr. Eine Delegation der Grünen, der Pastor und seine Friedensfreunde. Die dritte Welt Schwuchteln und ihre Kanaka. Und eine Abordnung vom Motorradclub. Die Knasthilfeschwestern, ihr Anhang und dann die Reste vom linken Mittelstand. Der da zum Beispiel, der Kürtel, in diesen tollen und teuren Klamotten, der ist mal einer von denen gewesen, und zwar ein ganz scharfer, noch in der Sozialarbeiter-Epoche. Dann Dichter und Dealer, dann Unternehmer, Computerbranche und heute Medien und Promotion. So, dann kommen ein paar einfache Leute hier aus dem Viertel. Die da, die sind von drüben. Erkennt sie sofort. Immer ein Tick zu fein gemacht sind die. Und weißt du, was seine letzten Worte gewesen sein sollen? Da müssen wir durch, da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Und die da am offenen Grab jetzt, da halt mal voll drauf. Das ist die neue Generation. Menge Nuschen gibt es dabei und viel Schrott. Aber zum Beispiel die kleine Tritsch da mit den Schaukeln am Ohr und der Wahnsinnsfrisur, die muss man im Auge behalten. Oder auch den da, den Dicken mit Vollbart da drüben. Wer ist denn der da? Der Dürre im Trenchcoat mit runder Brille? Jetzt ist er wieder verdeckt. den musst du draufkriegen, unbedingt. Den kenne ich. Den kenne ich von Anti-Atomkraft-Kongress. Paar Mal Doktor ist der Spezialist. Ich glaube, Biochemie oder sowas. Wenn der bei denen jetzt ist, mein lieber Mann, dann haben die aber einen fetten Fisch, wenn Schulte das noch erlebt hat. Schwärmen. Ach was, ich schwärme doch nicht von dem Schulte. Aber ich sage dir, Rudi Schulte, der wusste, wo es lang geht. Und bis in sein hohes Alter ist er nicht versteinert und nicht verholzt. Der hat sich nicht eingebunkert. Da könnte sich mancher heute noch eine Scheibe von abschneiden. Naja. So, jetzt geht es los. Sie spielen den kleinen Trompeter. Oh je, jetzt werde ich auch noch sentimental. Und weißt du, was seine letzten Worte gewesen sein sollen? Da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch, da müssen wir durch.